Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 373. Kekse! Android Oreo in der Praxis. Ich hab's bekommen, einige Tage jetzt getestet auf meinem Pixel XL. Und da gebe ich euch gleich nochmal einen Einblick dazu, was es an oder was es mit der Funktion ausschaut, die ich eigentlich am meisten wollte. Ja. Und dann haben wir noch jede Menge News. Diesmal war relativ viel los. Nicht so in der Community. Aber da gab es wohl ein Problem letzte Woche. Und das war mal wieder Blocker die Schuld. Aber da komme ich dann auch noch dazu. App der Woche gibt es auch was ganz Seltsames. Ja, aber ist immer seltsam. Ja, die App der Woche, ne? Sonst wäre es wahrscheinlich nicht App der Woche. Gut, also Android Oreo in der Praxis. Hab's bekommen und bin soweit zufrieden, weil es ist eigentlich nicht groß anders. Ja. Das heißt, so ein bisschen schade finde ich es natürlich schon. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft davon. Im Hintergrund soll es ja durch diese Background Limitations zu Strom Ersparnis kommen, sodass der Akku also länger hält. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Eher im Gegenteil, habe ich so das Gefühl. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Gefühl. Also jedenfalls hält es nicht länger. Und die Funktionen, die ansonsten noch da drin sind, sind nicht sichtbar oder nicht relevant. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Beispielsweise die Funktion für die Adaptive Icons, ja, die war, da habe ich Videos und Bilder gesehen, in der Preview-Version deutlich zugänglich. Da konnte man also auswählen, das, was der Hersteller vorschlägt, oder man konnte selbst auswählen, ob man jetzt runde Icons haben will, viereckige Icons, abgerundete Ecken und so weiter und so weiter. Und das wird auch beworben, propagiert, im offiziellen Google-Post zu Android Oreo für die Final-Version. Nur diese Einstellung ist verschwunden. Die ist nicht da. Ja. Von daher geht die Suche nach den Adaptive Icons weiter. Es ist alles nach wie vor so, wie es vorher auch war. Jede App hat hier sein eigenes Icon. Die Icons von Google weitestgehend, das ist ja auch absoluter Scherz, ja, weitestgehend rund. die meisten anderen von anderen Anbietern dann eher viereckig, manche auch viereckig mit abgerundeten Ecken, manche auch, so, was weiß ich, nicht definierbar eine Form. Ich habe ja gesagt, auch das dreieckige Icon ist geblieben. Ist schon ein Trauerspiel. Ja. Und da finde ich, da muss unbedingt noch was getan werden. Ich hätte mir das anders vorgestellt, ich weiß nicht. Also falls diese Option automatisch aktiviert ist und man muss da nicht suchen, wo das ist, dann funktioniert das nicht richtig. Ganz einfach, weil das ist keine Verbesserung gegenüber vorher. Und das verstehe ich mal überhaupt nicht. Übel, von dieser Seite aus, was positiv aufgefallen ist, das finde ich ganz, ganz toll, ist das schnelle Booten. Das geht jetzt ab wie Luzi, ja. Oh Gott, habe ich das wirklich gesagt. Das ist wirklich nicht schlecht gemacht. Die Hintergründe kenne ich nicht genau, wie das umgesetzt wird, nur eins ist klar, die Bootzeiten bei dem Pixel XL unter Nougat waren grausam. Die waren nicht nur ein bisschen träge, sondern das hat Ewigkeiten gedauert. Ja. Zudem gab es einen Fehler. Ja, was macht man morgens? Ja, man stöpselt das ab vom Ladegerät, schaltet's an. Das ging erstmal gar nicht. Man musste erstmal eine ganze Zeit lang warten, ungefähr 30 Sekunden, bevor man das überhaupt anschalten konnte. Also bevor man erstmal den Power-Button gedrückt hat. Ansonsten kann man dann nämlich draufbleiben, da passiert gar nichts, außer dass einem der Ladestand angezeigt wird, der natürlich voll ist, wenn man morgens das Gerät abmacht. Ne? Das war ein Bug, der ist jetzt auch weg. Das heißt, man kann es jetzt abziehen und sofort anfangen anzuschalten. Also das heißt, längere Zeit auf den Power-On-Button drücken, ja, das geht. Und dann ist man wirklich, man sieht das Google-Logo, dann vibriert es kurz, ja, und das Ganze dauert nur, ich würde mal sagen, so 10 Sekunden etwa. Im Gegensatz zu vorher hat es durchaus 40 bis 50 Sekunden gedauert, bis das Gerät hochgefahren war. Das freut mich sehr, weil ich jemand bin, der abends sein Gerät abschaltet. Ich brauche nachts, wenn ich schlafe, brauche ich das Handy nicht. Ja? Und da ist mir die Gefahr auch zu groß, dass ich da gestört werde. Ja? Und dann schalte ich das nachts ab. Und das heißt aber auch, ich muss jeden Morgen einschalten, jeden Morgen diese Ewigkeiten, bis das gedauert hat. Das hat übrigens auch dazu geführt, das hat ja das Direct Boot seit Nougat, ja, es gibt ja Direct Boot. Das heißt, man schaltet es an. So, wenn man dann zu lang warten muss, was macht man? Man legt es erstmal hin und sagt, okay, mache ich dann gleich weiter. So, dann lässt man es liegen. Ist mir zigmal passiert. Der ist aber nur im Direct-Boot-Modus. Das heißt, da kommen keine Nachrichten rein, da kommen keine E-Mail-Benachrichtigungen, da kommt überhaupt nichts, bis auf das, was vom Netzbetreiber kommt. Das heißt, man kann angerufen werden und ich weiß nicht, SMS-Notifications gibt es, glaube ich. Ja. Ansonsten nichts. Erst wenn man das erste Mal seinen PIN-Code angegeben hat, ja, also der vom Gerät, das geht auch nicht mit dem Fingerabdruckscanner, was auch absolut okay ist, das finde ich richtig so. Nur man muss eben dann den Code eingeben und erst dann befindet er sich im echten Standby-Modus, wenn man es dann wieder ausschaltet. Nur dann kann man Benachrichtigungen bekommen für Messages etc. Ja, und das bin ich froh, dass das jetzt so schnell geht, dass man das erst gar nicht mehr hinlegt, ja, sondern die paar Sekunden, die kann ich noch abwarten und dann gebe ich meinen Code ein und dann ist es in Ordnung. Und zwar, man kann es wirklich gleich eingeben, da wird im Hintergrund sicherlich noch weiter gebootet, ja, aber man kann es dann hinlegen und es funktioniert. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Also das ist gut gemacht, top. Picture-in-Picture-Modus hingegen, das ist also ein Krampf ohne Ende. Auch hier habe ich zuerst krampfhaft die Einstellungen gesucht, die in verschiedenen Videos für die Developer Preview gezeigt wurde, denn ich konnte einfach nicht glauben, dass Picture-in-Picture tatsächlich aktiviert ist, weil da nichts funktioniert. Also das ist nichts. Und wenn ich jetzt hier in das neue Settings-Menü, ist übrigens, die Settings sind komplett neu auf dem Pixel, wenn ich da jetzt auf Apps und Notifications gehe, ja, da gibt es einen Menüpunkt Advanced, da gehe ich hin, Special App Access und dann stehen hier verschiedene Zugriffsgenehmigungen und da steht auch Picture in Picture. Und wenn ich da drauf gehe, dann sehe ich, dass alle 6 Apps, die es gibt, bisher die Picture in Picture aktiviert haben, auch freigeschaltet sind. Das ist ein Chrome, Duo, Google Play Movies, Google Play Services, Maps und YouTube. Und davon funktioniert eigentlich nur Chrome und Maps. YouTube funktioniert nicht, weil das nur funktioniert, wenn man YouTube Red hat. Nur dann darf man Picture in Picture benutzen. Ja, das hat was mit diesem Werbungszwang da zu tun. Ja, deswegen kann man ja auch keine YouTube-Videos starten, dann den Bildschirm ausschalten, zum Beispiel die Musik weiterhören. Nein, man muss die Werbung schon sehen können. Ja. Das Dumme ist, in Deutschland gibt es kein YouTube Red. Das heißt, in Deutschland funktioniert die Picture-in-Picture-Funktion nicht bei YouTube. Geht nicht. Also absolut enttäuschend. Was funktioniert ist Maps. Ja, die Navigation bei Maps. Also nicht das ganze Maps-Programm, sondern natürlich nur die Navigation. Das ist natürlich absolut sinnbefreit. Was soll das? So ein Mini-Bildschirmchen, das man übrigens auch nicht von der Größe her verändern kann. Jedenfalls habe ich keine Funktion dazu gefunden. Das drauf haben auf dem Bildschirm über dem Homescreen, da erkenne ich absolut den Sinn nicht dafür. Da kann man es einfach auch im Hintergrund laufen lassen. Das sieht man ja oben in der Zeile. Die Sprachausgabe funktioniert dann trotzdem. Auch wenn Maps nicht im Vordergrund zu sehen ist. Da kann man aber auch das Display sogar ganz ausschalten. Da gibt es immer noch die Benachrichtigungen, die Ansagen, wo man hinfahren muss. Aber man spart auch noch Display. Und zwar nicht so wenig, da der Akku ist im Schruck zu leer. Also es ist, ich muss sagen, es ist absolut sinnbefreit. Ja. Also die Funktionen, die es bisher gibt. Dann steht hier auch noch Picture in Picture für Google Play Movies. Das hat nicht funktioniert. Obwohl es funktionieren soll. Also das geht so übrigens, das ist auch sehr verwirrend und das dürfte für einige auch sehr nervig sein. Ja. Das geht so, man startet das Video, ja, und wenn das Video läuft, dann drückt man auf den Home-Button, ja, und dann kommt man in den Homescreen zurück und das Video läuft weiter. Auch das funktioniert nicht bei Play-Movies, zumindest nicht bei uns in Deutschland. Dafür gibt es aber meiner Meinung nach keinen Grund. Das dürfte also ein Bug sein oder halt etwas, was übersehen wurde. Denn also Play-Movies Abonnent, ja, da wird ja keine Werbung eingeblendet. Warum das dann trotzdem nicht funktioniert, kann ich nicht sagen. Wo man das halt mal ausprobieren kann, ist dann, wenn man in Chrome geht und zum Beispiel auf dailymotions.com geht. Auf YouTube geht es ja nicht wegen der Werbebegrenzung. Ne? Auf dailymotions.com und dort dann ein Video startet und dann in den Vollbildmodus geht. Also das ist auch wichtig. Das geht nur, wenn es im Vollbildmodus ist und dann auf den Home-Button drückt, dann hat man das Video als Picture-in-Picture auf dem Homescreen. Also muss sagen, das war eine Funktion, die habe ich am meisten erwartet bei Oreo und die ist vollkommen versaut. Die ist vollkommen nutzlos. Bis jetzt. Wenn da nicht noch was Vernünftiges kommt, egal. Zum Glück hat man noch diesen Splitscreen-Modus. Ja, da kann man dann ein bisschen mehr machen. Glücklicherweise, also wo man dann quasi den Bildschirm aufteilen kann. Das ist in Ordnung, aber wie gesagt, ansonsten, dieses Picture-in-Picture ist bei uns vollkommen sinnbefreit noch. Also, ich kann es leider nicht ganz nachvollziehen, was da los war bei Google, was die sich dabei gedacht haben. Also, da hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, ja, hier bei verschiedenen anderen Programmen, ne, zum Beispiel bei Google Fotos, hätte ich mir gewünscht, dass man wenigstens ein Foto Picture in Picture darstellen kann. Aber nein, auch das geht nicht. Es ist schon ein Trauerspiel. Gut, was wieder positiv ist, die Sicherheitseinstellungen bzw. Konzept bei Oreo, das gefällt mir ganz gut. Bei Oreo wird Sicherheit groß geschrieben. Skeptisch bin ich noch bei diesen Sideloading-Apps, ja. Da muss ich auch nochmal im Detail testen. Ja, das funktioniert also recht gut bis jetzt. Da war ich ja skeptisch. Sieht so aus, als ob da jetzt kein Anlass bestünde, da irgendwas Schlimmes zu vermuten. Ja. Man kann also Apps außerhalb des Play Stores ganz normal herunterladen mit dem Chrome-Browser und dann eben auch die Installation starten. Man wird dann eben gefragt, also gewarnt, recht deutlich und dann kann man die Installation fortsetzen. Man muss nicht mehr in die Settings gehen und dort einstellen, dass man also das erlauben möchte. Das ist also sogar noch einfacher. Aber ich habe gemerkt, ältere Apps, die da in dem Prozess mit involviert sein können, wie zum Beispiel der ES File Explorer, der fängt dann diese Anfrage ab, sagt, man kann die App nicht installieren, bietet an, in die Settings zu gehen, aber es gibt keine Option in den Settings mehr. Von daher kommt man in einen Loop rein und man kann die App nicht installieren. Also muss man den ES File Explorer löschen und auch jede andere App, die sich da dazwischen klingt. Ja. Glücklicherweise ist der ES Explorer sowieso heute von mir verbannt worden und wieder ersetzt worden durch das Folder Sync, das ich vorher schon mal drauf hatte, weil die vielen Funktionen, die eben File Explorer bietet, brauche ich eigentlich so nicht. Dafür ja, ist die immer nerviger geworden, ja. Und deswegen habe ich es jetzt runtergeschmissen und wieder das File-Sync Pro oder wie das heißt da genommen. Das ist eigentlich recht gut. Glück gehabt, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, wird es schwierig. Die alten Apps, die damit noch nicht zurechtkommen, da muss ein Update her oder die bleiben eben ein Knackpunkt und verhindern quasi die Installation, obwohl es normalerweise gehen würde. Das heißt, bei unbedarften Nutzern sehe ich da schon wieder Verwirrungspotenzial, dass die dann eben solche Apps nicht installieren. Früher habe ich immer gesagt, das ist eine gute Sache, aber da mittlerweile auch einwandfreie Apps aus dem Play Store fliegen, aus mir unverständlichen Gründen, ist es umso wichtiger geworden, dass man heutzutage Apps sideloaden kann. Dafür gibt es zum Beispiel auch freie App Stores, wie zum Beispiel F-Droid, ja, um das mal wieder zu erwähnen, oder einfach die Seite des jeweiligen Betreibers, dessen App dann rausgeflogen ist, obwohl die absolut keine Schadsoftware beinhaltet. Vielleicht sogar noch weniger als manche Apps, die zugelassen sind. Gut, gibt es noch mehr an Sicherheitsvorkehrungen bei Oreo, die ich begrüße beispielsweise. Werden jetzt alle Verbindungen, die eine SSL V3 akzeptieren, nicht mehr zugelassen. Ja. Wenn es da keine Alternative mehr gibt, wird die App nicht mehr funktionieren. Und das ist gut so, denn SSL V3 ist absolut unsicher, ja, ist schon lange bekannt, ist absolut auch schon Alteisen, ja, und es gehen ab sofort mit Oreo nur noch Verbindungen über das TLS 1.2, aber die Transport Layer Security und nicht mehr über SSL V3. Und das ist gut so, denn man kann im Hintergrund nicht steuern, ja, und wenn es da einen sogenannten Fallback gibt auf SSL V3, dann hat der User eben null Sicherheit mehr und das ist nicht zu akzeptieren. Das ist richtig, dass eben Android das gemacht hat. Ist übrigens nicht etwa eine Kurzschlussreaktion von heute auf morgen, sondern das war schon lange Zeit bekannt. Wer heute noch SSL V3 benutzt als Verbindungsschutz, der handelt fahrlässig und ist somit natürlich auch, hat hier somit meiner Meinung nach auch kein Recht, da noch zu jammern. So geht es also auch weiter dann noch. Es gibt verschiedene Methoden, die geändert wurden, ja, beispielsweise, was auch erwähnenswert ist, die eindeutig identifizierbare ID, die es gibt bei den Android-Geräten, die war bisher pro Gerät festgelegt worden beim ersten Einrichten des Gerätes. Nun gibt es für verschiedene Sachen verschiedene IDs, so dass nicht mehr alles bekannt ist, ja, also Programme, die beispielsweise dann die ID auslesen können, um eben festzustellen, dass auch das tatsächlich dieses Gerät das ist, ja, die werden auch keinen Zugriff mehr haben auf beispielsweise die ID vom System. Ja, also die Apps haben eine eigene ID, die Play-Services haben eine eigene ID, also die Advertising-ID ist dann das andere und so weiter und so weiter. Das ist auch ganz gut so. Kleiner Wermutstropfen: gibt es Apps, die man bereits vor dem Update installiert haben, benutzen noch weiterhin die Android-ID. Wenn man haben möchte, dass auch diese Apps nur noch die App-ID bekommen, muss man diese deinstallieren und wieder neu installieren und dann dann wird eben diese ID genutzt. Ja. Kleine Warnung, möglicherweise könnte es dann Probleme geben bei Programmen, die eben zum Beispiel ihren Kopierschutz oder anderes mit dieser Android-ID absichern. Denn dann kann es passieren, dass wenn die eine andere ID gemeldet kriegen, und die kriegen ja eine andere ID gemeldet, dass die dann sagen, nein, das ist nicht mehr dieses Gerät, und verweigern dann eben zum Beispiel den Zugriff auf das Konto oder also auf das Nutzerkonto oder eben auf die gekauften In-App-Purchases. Also da aufpassen. Ja, gut, also im Prinzip, das wäre es mal gewesen, grundsätzlich von Android Oreo jetzt in der Praxisnutzung. Insgesamt macht es mir einen guten Eindruck, ich finde es gut, es ist schnell, es hat sich wirklich deutlich verbessert in der Performance her, das kann man durchweg das ganze System feststellen. Stromverbrauch ist trotz diesem Background Limitations überhaupt nicht auffällig verbessert worden, keine Ahnung. Und ansonsten, ja, ist okay. Also, wenn ihr mich fragt, ob man sich jetzt grämen muss, wenn man ein Gerät hat, das jetzt nicht Oreo bekommt, sondern das auf Nougat bleibt, dann sage ich, boah, dann zucke ich mal mit den Schultern und sage, nö, ist eigentlich nichts dabei, was man wirklich, wirklich braucht. Ja, unbedingt. Vielleicht ist das ein kleiner Trost für die Leute, die eben Nougat noch haben und auch nicht bekommen werden, dieses Oreo. Dann komme ich auch mal zu den News, denn ein Telefon, das gleich am Anfang hier erwähnt wird, das wird Oreo bekommen. Das ist so sicher wie das Abend der Kirche, und zwar das LG V30. Ja. Sieht schnieke aus. Auch das ein Gerät, das dem neuen Trend mit dem neuen Trend mitschwemmt, um so wenig wie möglich Ränder zu haben und so viel wie möglich Display. Ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes dabei. Ja. Sieht entsprechend auch dann gut aus, muss man sagen. Verzichtet auch auf vielen weiteren Schnickschnacks. Das V20 hat ja zum Beispiel noch zwei Displays gehabt. Ein kleines, das immer an ist, und ein zweites eben für das große Bild. Dass die Idee war gut, allerdings, na ja, klar, hat natürlich wieder so viel Platz gebraucht, ne, dass es eben im Prinzip doch nur ein großes Handy mit kleinem Display war. Schade. Deswegen haben die hier das weggelassen. Dafür ist halt Alleinstellungsmerkmal wieder weggefallen. Dennoch ist es ein faszinierendes Gerät erstmal, muss man ganz klar sagen. Ein 6 Zoll Display mit einem 18:9 Bildschirmformat. 2880x1440 Bildpunkte Auflösung, Qualcomm Snapdragon 835, gibt es mit 64 und 128 GB Speicher, mit SD-Karte erweiterbar sogar noch, 4 GB RAM. Auf der Rückseite gibt es eine 16 Megapixel Hauptkamera und ein 13 Megapixel Weitwinkel Kamerasystem. Die Front-Facing-Kamera ist auf 5 Megapixel begrenzt, 3300 mAh Akku, wird erstmal mit Nougat ausgeliefert, aber wie gesagt, da kommt auf jeden Fall das Oreo-Update natürlich. IP68 wasserfest, Wireless Charging ist möglich, hat auch ein 3,5 mm Klinkenstecker Kopfhöreranschluss und einen Digital Audio Converter für Hi-Fi Audio. Da komme ich gleich nochmal dazu. Außerdem ist es standardisiert durch das MIL Standard 810G. Das ist ein militärischer Standard, um die, die Stoßsicherheit zu gewährleisten. Ein bisschen mehr ist da, hängt da zwar schon noch mit dran. Also soll es kurz gesagt recht robust sein. Ne? Gut. Nach diesem militärischen Standard. Also, wenn ihr damit in den Krieg ziehen wollt, ja, nehmt das V30. Das ist militärisch anerkannt. Ja, kleiner Scherz. Also 6 Zoll Display, das finde ich ja immer sehr gut. Je größer, desto besser das Display. Das Phone an sich ist auch gar nicht dann so riesig, ja, weil eben das praktisch fast das ganze Telefon ein Display ist. Das ist ja der Vorteil daran. Wenn nicht so viele Ränder da sind, sind die Telefone trotz größeren Displays oft kleiner als die kleineren Geräte. Ja, beispielsweise hier das 5,5 Zoll Pixel ist halt recht groß und ich denke, also rein vom optischen her dürfte das kleiner sein. Das ist LG V30, also das Pixel XL, trotz dass das Pixel XL 5,5 Zoll hat und das V30 6 Zoll Display. So viel macht es aus mit dem Unterschied. Ja, also ein tolles Gerät eigentlich, da kann man nichts sagen. Die Preise werden happig. Ja? Also, ne, um es mal mit den Worten von Louis de Funès zu sagen, ja, the bill ist aber very happig. Ja? Davon kann man leider ausgehen. Die Marktpreise werden sich dann aber erst in der nächsten Woche oder nächsten Wochen zeigen. Immerhin gibt es noch einen Schmankerl dazu, sagt zumindest LG. Und zwar soll das die beste Audioqualität haben, die es jemals bei einem Smartphone gab. Denn der 32-Bit Quad Digital Audio Converter, kurz DAC, ja, habt ihr bestimmt schon mal gelesen, mit digitalen Filtern und Soundvoreinstellungen. Ja, soll wirklich das Nonplusultra sein in der Smartphone-Szene. Gut, ist immer gut, wenn es natürlich stimmt. Ja, also ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Positiv, sage ich mal, kann man schon mal sagen, oder was einem optimistisch macht, dass da vielleicht was dran ist, was LG sagt. Ist deswegen so, weil man tatsächlich auf den Bildern, auf den Screenshots von den Einstellungen, wo man dieses Hi-Fi Quad DAC auch tatsächlich konfigurieren kann, ja, auch schon Einstellungsmerkmale sieht, die durchaus professionell wirken. So hat man beispielsweise beim Sound Preset kann man das sehen, wie der Frequenzgang sich verändern wird, und zwar richtig in Dezibel und Hertz beispielsweise. Das heißt, man kann da tatsächlich schon Rückschlüsse ziehen auf die Soundqualität. Dann kann man auch die Balance einstellen, und auch hier kriegt man angezeigt diese Dezibelwerte, die zu erwarten sind. Man hat Digitalfilter, wo man also zum Beispiel auswählen kann, ob man einen klareren Sound haben will oder ein natürlicher Sound, ja, oder eben mehr ein Soundfilter, der für Ambient-Geräusche oder mehr als in den Hintergrund bringt, den Sound. Das sieht alles sehr, sehr positiv aus und stimmt einem optimistisch, dass vielleicht LG da tatsächlich was hat oder dass da was dran ist, wenn die sagen, das sollte das beste Audio-Feeling sein, das es bisher gab. Denn man hat, wie gesagt, sehr viel Einstellungsmöglichkeiten, wie man da den Sound ändern kann. Und das ist auch aus anderem Grund ganz gut. Zwar hat man immer wieder, dass es sich zwar gut anhört für den einen, aber schlecht für den anderen, weil der eben ganz einfach andere Vorstellung hat, wie der Sound klingen muss. Ich hab's ja schon mal gesagt. Jemand, der ein Techno, ein fetter Techno-Bass hören will, ja, der hat halt andere Anforderungen als jemand, der die Violine in der zweiten Reihe glasklar hören muss und die Höhen so hoch sein sollen oder so klar sein sollen, dass einem die Ohren flattern. Ja. Das ist einfach etwas, das kann man nicht unter einen Hut bringen. Ja, weil das ist einfach Physik. Da klatschen die tiefen Töne einfach alles weg. Ja, und das sieht man auch gern bei billigen Kopfhörern, das sind die Tiefen sehr gut, das freut dann die Hip-Hop-Fans und die Techno-Fans, dann macht's richtig Boom-Boom, ja. Aber sobald dann jemand anfängt zu singen, denkt man, was ist denn das? Hallo? Hat der einen Frosch im Hals? Nein, das ist der Kopfhörer dann, ne? Und deswegen kann man sich das anders einstellen. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man die Leute alle zufriedenstellen kann. Dass man dann eben sagt, okay, hier, ich möchte gern dieses Soundprofil haben, ich möchte gern dieses Soundprofil haben. Das muss man einmal einstellen und dann hat man seinen Sound. Ja, und das ist ja auch nicht schlecht. Auch optimistisch stimmt einem, dass da keine Billig-Kopfhörer, ja, mit dabei liegen, wie das gern so als mal gemacht wird. Das sind als Kopfhörer dabei, da schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Was macht denn ihr? Ja? Das soll eure Soundwerbung sein? Furchtbar. Nein, die haben ein B&O Play Earphones reingelegt. Ja, also das ist schon mal nicht schlecht. Ja, man kann zwar als auf hohem Niveau jammern und kann dann sagen, nein, die sind besser oder die sind besser, ja, aber das ist schon ein ganz anderes Niveau wieder. Die Bang & Olufsen sind sehr, sehr gut im Vergleich zu den anderen Stöpseln, die da dabei liegen bei den meisten Smartphones, sind die Bang & Olufsen einfach gut, ja, und dann kann man durchaus spekulieren oder sich streiten drüber, welche denn nun besser sind. Die anderen In-Ear-Kopfhörer ja, von Firma XYZ oder eben die. Aber ne, da haben wir wenigstens mal eine Grundlage dafür. Also LG macht's spannend. Und dann mal sehen, wie das aussieht mit den Preisen, ja, ob das dann auch preislich eine Alternative ist zu den Flaggschiffen der Konkurrenz. Ja, also seid nicht enttäuscht, ich denke, dass das Teil schon ein paar Euro kosten wird, das hat man auch gesehen bei den letzten Modellen von LG. Wenn LG da nicht dramatisch ihre Firmenpolitik geändert hat, wird das Teil auch in den Preisen vom Samsung Galaxy S8 rumliegen. Ja, könnt ihr damit rechnen. So, Arcos hingegen ist ja ein Anbieter, der immer auf günstige Geräte setzt, so auch mit seiner neuen Outdoor-Range. Ja, da gibt es ein Smartphone und ein neues Tablet, ja, und zwar beides für Outdoor. Also das Smartphone, das spare ich mir gleich, die Vorstellung, das ist ein absoluter Low-End-Gerät, da, also 1 GB RAM, da hörst du bei mir auf. Kann man vergessen. Ja, IP68, das war's. 129 Euro sagt alles. Vielleicht preis-leistungsmäßig ist es gut. 4,7 Zoll Display. Mehr brauche ich dazu aber nichts zu sagen. Interessanter finde ich da hingegen schon das Arcos Sense 101X. Ein 10,1 Zoll Outdoor-Tablet. Ja, mit IPS-HD-Screen. Ein Quad-Core-Prozessor, leider nur 2 GB RAM. Warum ich trotzdem überhaupt das noch darüber spreche, komme ich gleich nochmal dazu. dann 32 GB interner Speicher, zum Glück erweiterbar mit SD-Karte, aber naja, hat halt die gewohnten Einschränkungen, ne? einmal eine Kamera hinten mit 5 Megapixel, 2 Megapixel Kamera Front-Facing, GPS ist eingebaut natürlich, ja, und hat eine 6000 Milliampere Batterie drin, ja, Battery, ich bleibe jetzt dabei, ja, und kostet sage und schreibe nur 199 Euro. Gut, der Preis unschlagbar natürlich, übrigens 4G, ja, das heißt LTE kann das Teil auch, muss man also keine Angst haben. Die 2 GB sind natürlich wirklich ein Knackpunkt, ja, da werden schon einige Programme nicht mehr richtig funktionieren. Ja. Aber bei einem Tablet, warum das so ist, fragt mich nicht, finde ich vollkommener Blödsinn. Eigentlich müsste müssten die technischen Daten bei den Tablets noch viel besser sein als die von den Smartphones. Aber umgekehrt ist es der Fall. Ist schon immer so gewesen, die Daten, die technischen Daten von den Tablets sind in der Regel etwas schlechter als die von den Smartphones. Und von daher kann man noch sagen, okay, also ein 2 GB RAM für das Tablet ist gerade so akzeptabel. Ich möchte es fast nicht sagen akzeptabel, aber kann man noch verschmerzen. Ja. Aber okay, das muss man natürlich dann abwägen. Dennoch finde ich ein interessantes Gerät, vor allem auch die Abbildung mit dieser Tastatur, die es da dazu gibt, wo man offenbar das Gerät auch zusammenklappen kann und dann ähnlich wie mit einem Notebook das verstauen kann, finde ich sehr, sehr interessant. Außerdem hat man ein Mauspad dran an der Tastatur und eben eine vollwertige Eingabe-Hardware-Tastatur. Von daher finde ich das ganz interessant als Alternative sozusagen zu einem Chromebook. Und für die Aufgaben, die auch ein Chromebook kann, würde ich sagen, ist das ausreichend, auch mit den 2 GB RAM. Das beschränkt sich dann eben hauptsächlich auf den Browser, ja, und vielleicht noch auf wenige andere kleine Apps. Und damit ist das auf jeden Fall eine gute Surfstation sozusagen. Ja. Was ich für Begriffe heute präge, das ist ja unfassbar. Surfstation, yay. Naja, also Arkus hat es auf der IFA gezeigt. Ich hoffe, dass sie dann auch bald mal rauskommen damit. Ich habe da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe ja mal Ewigkeiten auf ein Tablet gewartet und das kam einfach nicht. Und dann irgendwann mit fast einem Jahr Verspätung kam das dann. Dann war das natürlich vollkommen veraltet schon, das Gerät. Es ist halt das Problem, jetzt sind diese Geräte auch gerade so noch akzeptabel, ja, gerade so, dann hoffe ich, dass die auch bald rauskommen, sonst, in einem halben Jahr sind die als neues Gerät absolut nicht mehr akzeptabel. Und das ist eben auch immer wieder ein Knackpunkt bei der Firma Arkus, die eigentlich so sympathisch ist. Ein Unternehmen aus Frankreich, die sind schon so lange dabei. Die haben übrigens, ja, ihr könnt es nachlesen, ihr braucht es nicht zu glauben, aber es ist so, die haben das allererste Android-Tablet der Welt gebaut. Das ist ein Fakt. Da gab es keinerlei offizielle Unterstützung von Google. Da haben die das System, ich glaube, das war sogar Android 1.2, wenn es richtig war, bin mir ganz sicher, ja, haben die genommen und haben es auf das Tablet gebracht und es hat funktioniert und das war damals auch der absolute Hammer, aber die Zeit für die Tablets war halt noch nicht gekommen, ne, und deswegen ging das wieder in die Versenkung oder ging, wie übrigens viele Produkte auch von Arkus, in der Versenkung wieder unter. Ja, und das war's dann. Aber schauen wir mal, wie schnell die jetzt dieses Tablet da ausliefern können. Ich habe gesehen, auf der Webseite ist es schon drauf. Ja, wenn ich das richtig sehe, ist das auch hier, nicht, dass ich jetzt ein älteres Modell oder so, nein, das ist älter Modell, gut, ist noch nicht drauf auf der Seite. Jetzt habe ich mich schon gefreut, ja, gedacht, okay, sie haben es gemacht, sie haben es tatsächlich schon drauf, aber nein, ist es nicht. Also dieses Auto-Tablet, das ihr jetzt seht, das Arkus 1&1 Saphir, ist es nicht das, von dem ich eben gesprochen habe. Gut, also, jetzt ist die Seite zugegangen, hier sind wir wieder. Ja, 3 Google Home Geräte von Drittanbietern sollen bald erscheinen. Wer hätte das gedacht? So schnell geht das, ja. Die API ist ja freigegeben worden von Google und jetzt kommen gleich 3 Konkurrenten zu Google Home. Ja, mit dem Google Assistenten drauf. Noch kann ich natürlich nicht sagen, wie die sind. Vorsicht ist auf jeden Fall geboten. Man kennt es von diesen Angeboten, die eben Echo, Amazon Echo kompatibel sind oder Alexa kompatibel sind. Die sind teilweise total grauselig. Von daher schlecht zu sagen, wie die jetzt sind. Aber auf jeden Fall kommt es eins von Mobvoi. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört. Von Anker. Das Solo Mojo nennt sich das. Und von Panasonic. Ich meine, zumindest mal da die Namen von den beiden letzteren, die stimmen schon mal, ja. Aber es gibt auch noch ein viertes Gerät und zwar von Sony. Auch Sony bringt einen Smart-Lautsprecher auf den Markt, der interessanterweise einfach wie eine coole Box aussieht und die aber hinter dem Gewebe, ja, die Box hat ja immer so Gewebe zum Abdecken, ne? Eine Uhr, eine Digitaluhr noch versteckt hat. Ob man auf dem Display noch andere Sachen anzeigen kann, weiß ich nicht. Ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da vielleicht noch was anderes machen kann, aber so bei den Demos ist jedenfalls immer nur die Uhrzeit zu sehen. Und der hat auch diesen Google Home Assistant integriert. Und da verspricht man sich natürlich schon einiges. Die Preise bei Sony natürlich auch wie erwartet recht hoch, $200, das heißt mindestens 200 Euro kann man bei uns verlangen und damit ist es natürlich nochmal eine ganze Stange teurer als das System von Google Home. Die Soundqualität und so weiter muss man da mal schauen, ob das jetzt für 200 Euro wirklich als Premium-Box eingestuft wird bei Sony, das mag ich noch zu bezweifeln. Da haben die noch ganz andere Preise normalerweise. Von daher schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt. Aber interessant zu sehen, dass es jetzt dann so viele Geräte gibt, die eben mit dem Google Assistant eingebaut erscheinen. Und das kann dem Google Home Assistant auch tatsächlich stark helfen bei der Verbreitung, denn darauf kommt es jetzt an, dass viele, viele Firmen hier auch tatsächlich den Google Assistant benutzen. Ansonsten, bei dem Vorsprung, den eben Alexa hat, Amazon mit Alexa, da ja, wird das sowieso schon schwer genug. Eine neue Version vom G-Board ist auch erschienen, zumindest wenn ihr Glück habt und habt es schon bekommen. Ich habe es natürlich noch nicht bekommen, ist ja klar, ne? Kann ich euch also nur sagen, das, was auf der Google-Seite steht, man kann jetzt Stickers auch mit dem G-Board einblenden, so ähnlich wie man das mit GIF-Bildern gemacht hat. Ja. Der interessante Aspekt ist, es gibt jetzt Sticker-Packs zum Herunterladen im Play Store und das erinnert mich an Line, nur dass Google das nicht so gemacht hat, dass es auf Allo festgelegt haben. Ja, da gibt es ja auch diese Sticker-Packs, aber die haben das jetzt hier ins G-Board integriert und man kann sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Sticker-Packs im Play Store holen, installieren und dann sind die verfügbar in der Tastatur, in jedem Programm, das eben die Einbindung von Bildern über das G-Board unterstützt. Wenn es denn auch von den Programmen unterstützt würde. Also viele Programme unterstützen das noch nicht. Ja. Auch Line unterstützt das übrigens nicht, die solche Sachen einbinden, GIFs beispielsweise von G-Board. Es bleibt die Frage, das konnte ich eben noch nicht ausprobieren, ob das dann auch mit diesem mit den Stickers so ist oder ob die gehen. Klar, Line ist da sicherlich nicht dran interessiert, denn die verdienen ja mit den Sticker-Packs bisher recht gut Geld. Wenn da jetzt mit dem G-Board hier das Gleiche gemacht wird mit den Sticker-Packs, dann, naja, ist das die direkte Konkurrenz sozusagen. Disney hat beispielsweise einige Sticker-Packs angeboten, von Mickey Mouse bis Star Wars gibt's schon einiges und die sind gar nicht mehr so schlecht. Ja, kann man also in Zukunft noch was erwarten, wenn diese Sticker-Packs sich da durchsetzen, dann wird es sicherlich eine wahre Fülle geben. Und da freue ich mich drauf, weil das war bisher ein großer Pluspunkt von Line, aber eben nur in Line zu benutzen. Und bei Gboard, da ist es, finde ich, an der richtigen Stelle. Ja, da müssen wir uns gucken. Ach ja, übrigens, wenn ich gerade jetzt bei Stickers und Emojis bin, habe ich vorhin komplett vergessen. Auch die versprochene Funktion bei Android Oreo mit neuen Fonts einbinden, die konnte ich bisher noch nicht entdecken. Also ich kann hier keinen Font zumindest mal in den Settings einbinden. Ob vielleicht funktioniert es dann per Font Pack, ich weiß es nicht genau. Aber bisher konnte ich jedenfalls noch keine Möglichkeit entdecken, die vernünftigen Emojis wieder zu bekommen, nämlich die Blobs, ja. Die Emojis, die Runden sind grauselig, noch schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Also die Fotos, die man im Internet sieht, kommen noch nicht mal so, überhaupt noch nicht mal in die Nähe dran. Die sind furchtbar schlecht. Die Tier-Emojis, da bin ich geteilter Meinung. Was sie mit dem armen Koala gemacht haben, das sieht jetzt aus, als ob er auch eine Schnauze gekriegt hat. Verstehe ich nicht. Ja. Echt schlimm. Naja, okay. Aber ich will die alten Emojis haben. Und zwar die noch vor Nougat. Die Jellybean. Ja, die Blobs. Die schönen Blobs. Die möchte ich haben. Gut. Weiter geht's mit den Certified Devices von Google. Ha! Play Protect als Prädikat. Es gibt jetzt eine neue Möglichkeit für Hersteller zu zeigen, hier, wir sind von Google zertifiziert, wir haben Play Protect drauf. Ja, wer also diesen Anforderungen und den Guidelines dort auch entspricht, der bekommt dieses Prädikat jetzt, der darf das auf seine Packung drauf machen. Ich schätze mal, da bereiten die bereits was vor, denn es sind ja in Kritik dieser Bundle-Zwang von verschiedenen Apps, ja, um Zugang zum Play Store zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das der erste Schritt ist, hin zu sagen, okay, ihr bekommt zwar Play Store Zugang, auch wenn ihr Programm XY jetzt nicht drauf habt, ja, aber ihr bekommt das Zertifikat nicht. Dann dürft ihr euch nicht Android Certified Devices nennen oder Google Certified Devices und ihr bekommt auch kein Play Protect Prädikat drauf. Das finde ich dann recht gut. Dann kann auch der Nutzer eben entscheiden, ob ihm das wichtig ist oder nicht. Ich würde mir jedenfalls kein Gerät holen, das dieses Certified nicht drauf hat. Dann würde ich eher komplett auf ein Android-Gerät verzichten. Aber wenn ich schon Android kaufe, dann möchte ich auch bitte in diesem Android-Universum, im Google-Universum eingebunden sein. Ja? Das setze ich ganz einfach voraus. Wenn ich mein Apple-Gerät kaufe, dann setze ich auch voraus, dass ich eben die Apple-Dienste da drauf habe. Ja? Nachinstallieren kann ich mir alles bei beiden, vielleicht bei Android dann sogar noch mehr als bei Apple, aber ich finde, das ist gut und richtig so und mir tut es nur um die Leute leid, die davon nichts wissen mit diesen Certified Devices, dann wieder an irgendein 0815 Gerät kaufen und dann feststellen, ja, ich habe hier eine tickende Zeitbombe, ja, hier geht gar nichts gescheit und unsicher und schlecht umgesetzt und Apps fehlen und was weiß ich alles. Ne? Furchtbar. Gut. Weiter im Text mit Arcore. Augmented Reality. Da habe ich immer noch Probleme mit dem Wort. Augmented Reality ist wieder ein Thema bei Google. Da gibt es jetzt einen schönen Werbetrailer. Ich habe das mal verlinkt, den Artikel, wo ihr da mal schauen könnt. Interessant, aber meine Euphorie bleibt gedämpft, denn das hatten wir schon mal gesehen, diese Bilder vor Jahren hatten wir schon gesehen, da hat das schon funktioniert und zwar so, wie das hier auch gezeigt wurde, aber es ist nie was draus geworden, effektiv, und es ist, ich weiß nicht, Google hat da gesagt, okay, das könnten wir machen, ja, und die Hersteller haben gesagt, ja, ne, Spielerei, ja, machen wir nicht, fertig. Da muss Google selbst noch wieder was machen, ja, was Vernünftiges, und so eine Live-Tech-Demo, ja, wobei, also es da muss schon mehr als eine Demo sein, sondern es muss auch was Vernünftiges sein, ja. Und dann hat man vielleicht da auch einen Anreiz als Entwickler, dann was Ähnliches zu tun. Sony Xperia XZ1 und XZ1 Kompakt sind ebenfalls auf den Markt gekommen jetzt. Während das XZ1 mit 5,2 Zoll Display so gerade noch in dem Bereich ist, wo ich sage, ja, das ist ein Smartphone, kommt das ZX1 Kompakt mit 4,6 Zoll bei mir schon nicht mehr in diese Kategorie drin. Beide haben einen Snapdragon 835 mit 64 Bit. Kommen beide mit Oreo von Werk aus. Das große 64 GB, das kleine 32 GB, beide 4 GB RAM und beide auch einen 960 Megapixel Hybrid-Autofokus-Kamera, ja, mit 960 Frames pro Sekunde Slow-Mo-Video. Auch wenn ihr sagt, ach, Slow-Mo-Video, so ein Case brauche ich nicht, ja. Ist genial. Leute, ich habe so geniale Aufnahmen gemacht. Ich habe ja das Schmetterlingsvideo da schon mal verlinkt. Ja, ist einfach super genial. Ihr könnt damit Wahnsinnsaufnahmen machen. Ja. 13 Megapixel Kamera Front Facing beim großen, 8 Megapixel Kamera beim kleinen. Ansonsten schenken sich die Geräte auch nichts, oder ansonsten bleibt alles relativ gleich. Leider auch der Akku. Also das große hat genau den gleichen Akku wie das kleine. Ich hoffe ja, dass das noch ein Druckfehler ist oder hier ein Übermittlungsfehler, weil das würde bedeuten, dass das Xperia Z1 Kompakt wesentlich länger Standby-Zeit hat oder überhaupt länger Benutzungszeit hat als das große. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Kann normalerweise so nicht sein. Was interessant ist auch, das große hat einen Kategorie 16 LTE Zugang, ja, das heißt mit maximal 1 Gigabit Sekunde, während das kleine nur einen Kategorie 15 hat mit 800 Megabit pro Sekunde. Ist zwar beides bei uns irrelevant im Moment, weil soweit ich weiß, gibt es bei uns nur Netze mit maximal 500 Megabit. Zumindest in der Theorie, in der Praxis werden die sowieso nicht erreicht. Aber trotzdem ist es erstaunlich, dass es da nochmal Unterschiede gibt. Das große wird für knapp $700 über den Ladentisch gehen und das kleine für $600, rechnet vielleicht nochmal ein paar Euro drauf bei dieser Zahl, denn kommt ja in Mode, dass momentan trotz dem Umrechnungskurs die Geräte teurer sind. Ja, mit uns kann man es ja machen. Gut, dann eine eigenständige App für Android Wear war bisher nicht möglich laut Play Store. Und das hat viele doch abgeschreckt. Jetzt lockert Google da die Bestimmungen und macht das jetzt möglich. Das heißt, App-Anbieter können jetzt Apps nur für Android Wear programmieren und in den Play Store bringen. Und von dort aus kann man das dann installieren lassen, ohne dass es eine zugehörige App auf dem Smartphone gibt. Ich finde, das ist eigentlich schon überfällig, warum man das vorher nicht gemacht hat oder zumindest mal erschwert hat, das so zu machen, weiß ich nicht. Aber jetzt erhofft man sich da, dass es nochmal einen kleinen Schub gibt für die, naja, mittlerweile in Stocken geratene Entwicklung für Android Wear, muss man ganz klar sagen. Gerüchte über Samsung Galaxy S9 im Januar 2018 soll es schon kommen. Ja, neues Samsung Galaxy. Ob das nun jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht, weil das bewirkt ist sehr, sehr früh. Ja. Ich kann es mir zwar vorstellen, weil ganz klar, das neue iPhone wird ja auch bald das Licht der Welt erblicken und Samsung muss da in der Nähe sein, ja, weil sonst haben die Leute sich eingedeckt mit dem neuen iPhone und Samsung kann dann diese Kunden nicht mehr ansprechen. Ja. Ja, so ist das nun mal. Also es gibt tatsächlich Leute, denen ist es vollkommen egal, ob das Apple, Samsung, Android, iOS oder irgendwas ist. Ja, ganz egal. Die müssen ein gutes Angebot kriegen, müssen überzeugt werden. Vielleicht interessieren sich da sogar noch Leute für technische Daten, aber eben nicht für die Firma. Ja, das gibt es tatsächlich. Und für diese Leute ist es egal. Wer zuerst kommt, der mal zuerst. Und wenn das neueste, beste, geilste Smartphone von Apple kommt, dann kaufen die es von Apple. Und wenn das von, wenn beide zusammen da liegen, dann könnte es auch sein, dass die sich das angucken und sagen, boah, Wahnsinn, und kaufen das Samsung S9. Ja. Tja. Guti, also. Ah, Huawei legt sich übrigens mit Samsung an. Genau, die bringen nämlich einen Prozessor auf den Markt, oder ein Chipsatz, ja, der Kirin 970, und die sagen, dass damit, ja, also O-Ton, dass die Bilder vom Galaxy 8 aussehen, gegen, also im Vergleich zu dem vom Kirin 970 Chipsatz, aussehen wie eine unscharfe Masse, ja, oder wie eine unscharfes Durcheinander. Das sagen die. So gut soll das Dual-Imaging-Signal sein von diesem Prozessor. Ja. Gut, ich meine, ja, wir haben schon vieles sagen gehört. Letztendlich kommt es auch ein bisschen auf die Linsen noch an und so weiter. Also, da warten wir mal ab. Aber hier die Demos, gerade bei Leuten, die sich also bewegen, ja, sieht man hier beim S8 tatsächlich also ein total verwassenes, unscharfes, bewegungsunscharfes Bild und beim Kirin 970 gestochen scharf. Ja, ne, also ich meine Werbesachen, ne, auf der IFA, also klar. Aber ich lasse mich immer wieder positiv überraschen, vielleicht machen die das ja auch, bringen die das ja auch hin und dann wäre vielleicht das nächste Huawei das neue Top-Phone für Fotos. Warum nicht? Gut, das war's dann mit den News erstmal. Bei der Community, wie gesagt, war nicht los, aber ich möchte noch was loswerden. Und zwar die Probleme mit der letzten Folge lag an Blogger. Ich habe ja gesagt, weil umgestellt wird, wenn ihr da was merkt, dass was nicht funktioniert, dann schreibt es, damit ich das weiß. Vielen Dank auch, dass ihr so ein Feedback gegeben habt. Das ist wichtig. Es lag aber wohl an Blogger und nicht an dem neuen Audioformat, das ja eigentlich so neu gar nicht ist. Ist ja auch ein VBR-File. Ne? Ist hoffentlich jetzt behoben. Ja, checkt nochmal euren Feedreader. Leider haben einige nicht geschrieben, ob das jetzt nicht angezeigt wird oder ob die Datei nur nicht abgespielt wird. Ja, also wenn die Datei nicht abgespielt wird, dann muss ich mal gucken, was ich da noch machen kann, weil das ist eine automatisch erstellte Datei. Ja. Bisher habe ich eine Ogg-Version hochgeladen und die Ogg-Vorbis-Datei, ja, war quasi die Originaldatei. Jetzt lade ich eine FLAC-Datei hoch und somit ist die Soundqualität vom MP3 etwas besser. Ja. Sowohl Ogg Vorbis als auch MP3 hat eine klein wenig an eine höhere oder eine größeren Speicherplatzverbrauch. Ja. Ist aber noch absolut im Rahmen. Ja, also da kriegt ihr nicht so viel mehr Traffic jetzt. Dafür ist eben die Soundqualität bei beiden nochmal eine ganze Ecke besser. Sogar die MP3-Version hört sich jetzt zumindest mal akzeptabel an, finde ich. Aber das dürfte eigentlich technisch gesehen kein Problem sein. Ja. Nur, wie gesagt, letzte Woche war es durch Blogger, der hat einfach die Folge nicht rausgeschickt. Ja, das ist schon das dritte Mal jetzt passiert. Ich weiß nicht, was da los ist, aber Google scheint Blogger auch nicht mehr so richtig zu warten, nicht mehr groß sich drum zu kümmern. Aber das ist ja die Quelle des Feeds für den Netcast. Ja? Geht nicht anders. Und deswegen, ja, mal sehen, wie die Folge heute jetzt ist, ob es jetzt besser klappt. Deswegen haben viele die Folge erst dienstags abends bekommen, nämlich die Leute, die die MP3-Version gehört haben. Ja. Da hat es nämlich gehangen, wieder mal das MP3, der MP3-Feed, ja, sorry. Die Leute, die Ogg Vorbis-Version sich anhören, die sollten da überhaupt keine Probleme haben damit. Gut, dann komme ich zum Schluss zur App der Woche. Es gibt ja den millionsten, wie nennt man das, Free Same Puzzler, ja, also wo man immer so drei gleiche, was weiß ich, Diamanten, Kugeln oder irgendwas übereinander bringen muss und ja, dann das alles überschwemmt davon, von dieser Art Games, ja, und dann Aufbaustrategie ist nächstes. Aber so manchmal sind so ganz einfache Sachen, die am meisten einen fesseln. Das mögt man nicht glauben, aber ich habe eine App entdeckt, die habe ich so lange gespielt, bis das Handy leer war. Ja, war schockiert. Flippy Knife heißt das, ja. Und was ist das? Ihr habt eine Auswahl von Messern, ja, und die müsst ihr allerdings erstmal alle freispielen. Ja. Dazu müsst ihr in verschiedenen Modis Punkte sammeln. Je mehr Punkte ihr habt, desto mehr Messer könnt ihr kaufen. Ja. Die Coins könnt ihr im Game erstreiten. Ja. Klar, ihr könnt natürlich auch, wie üblich, das ist ja Geschäftsmodell, ja, Coins kaufen. Und damit dann die Messer freischalten lassen. Aber ihr könnt die auch erspielen. Es gibt den Continuous Mode, wo ihr einfach so auf so einem Block das Messer immer wieder so hoch wirft, damit es stecken bleibt, wenn es runterfällt. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Oder so ein Climb-Modus, wo ihr immer abwechselnd links, rechts, dann euer Messer nach oben katapultieren müsst. Ja, solange bis ihr an die Coinbox kommt. Es gibt auch ein Ziel-Modus, wo ihr also immer eine Zielscheibe treffen müsst, und zwar ohne Fehler hintereinander, ebenfalls so lange, bis die Coinbox dann zur Verfügung steht. Und den Arcade-Modus. Das ist meiner Meinung nach der Hauptmodus da drin. Eine mit schöner 8-Bit-Grafik übrigens. Könnt ihr da eben euer Messer von Regalbrett zu Regalbrett werfen, ja, und müsst dann halt auch immer wieder so aufkommen, dass das Messer stecken bleibt, ja, im Holzbrett. Ja. Lustig, genau wie die Einblendung zwischendurch, wenn man es nicht schafft oder auch wenn man es schafft. Dann könnt ihr, wie gesagt, Messer freischalten. Es gibt so viele verschiedene. Also vom Schweizer Taschenmesser über eine Machete, Survival-Messer, ja, sogar eine Axt könnt ihr da freischalten. Es gibt übrigens noch weitere Knife-Packs, die ihr für sehr viele Coins holen könnt oder freischalten lassen könnt gegen Bares, sodass ihr also viele Dutzende von Messer zur Verfügung habt, die verhalten sich auch alles anders. Und ich finde, das ist der Hauptpunkt. Auch wenn das Physikmodell nicht 100% realistisch ist, klar, sonst wäre es extrem langweilig, so ist es doch realistisch genug, um die Unterschiede zwischen den einzelnen Messern deutlich zu machen. Also mit einer Machete, da könnt ihr eben mal nicht so viel Umdrehungen werfen, wie jetzt mit einem kleinen Mini-Taschenmesser. Ne? Und entsprechend verhält sich dann eben das Messer im Flug und ihr müsst anders berechnen, wie ihr das Messer wirft, damit es auch stecken bleibt. Ne? Das macht alles riesen Spaß, finde ich, Flippy Knife. Und deswegen war es für mich diese Woche ganz, ganz einfach, das als App der Woche zu machen. Das war nämlich die App, die ich diese Woche am meisten benutzt habe von den neuen. Ja. Und riesig, also echt riesig. Wie man mit so einer simplen App sowas machen kann, dass man da so gefesselt am Smartphone sitzt. Unfassbar. Flippin' Eye findet ihr kostenlos im Play Store. In-App-Käufe möglich, aber nicht zwingend. Und damit könnt ihr so richtig die Zeit totschlagen, ja, wenn es euch langweilig ist. Ja. Wenn ihr mal wieder zu irgendeiner Familienfeier müsst, dann könnt ihr das ganz so ganz unauffällig nebendran machen. Muss man sich nicht groß konzentrieren, aber man kommt einfach nicht mehr weg davon. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, ja, in den Kommentaren zu dem Video auf YouTube oder ihr sucht auf YouTube The Netcast, den Kanal, und dort ins Diskussionsforum. Freut mich immer, wenn Feedback kommt. Und lasst mich wissen, ob es diese Woche besser geklappt hat mit der Audiodatei, beziehungsweise ob alles im Feedreader angekommen ist. Ich weiß, dass es generell bei einigen Podcatchern eben Probleme gibt. Offenbar lässt sich das nicht vermeiden. Ändere ich eine Kleinigkeit, funktioniert es wieder beim anderen nicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ignorant manche Hersteller von diesen Podcatchern sind. Die Programmierer ist unfassbar. Also die meisten können auch nicht mal Umlaute. Deswegen, wenn ihr euch schon gewundert habt, ja, hat eine Zeit gebraucht, bis ich das rausgefunden habe, habe ich nochmal Umlaute drin, ja, und ersetzt. Naja. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Und, naja, vergessen, ne? Uncast.thenetcast.com für die Links. Ne? Der Netcast mit S hinten, damit ihr auch nicht auf eine falsche Seite kommt. Macht jetzt auch. Tschüss. Androids rule that world.